Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strickpodcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der heute wieder dabei ist, sich meine neue Folge runtergeladen hat und der mir zuhört. Ich hatte ursprünglich mal die Häufigkeit meiner Folgen auf so circa 3 Wochen angesetzt und hatte eben gemeint, naja, ich möchte so alle 3 Wochen podcasten, mal gucken, wie das hinhaut. Und de facto stelle ich fest, das haut eigentlich gar nicht so richtig hin, sondern mein Wohlfühlrhythmus liegt momentan eher so bei 5 bis 6 Wochen. Und das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch erstmal so bleiben. Allgemein habe ich mich total gefreut über das Feedback auf die letzte Folge. Unter anderem war ich ja auf der Suche nach Tüchern und da kamen dann auch gleich sehr viele schöne Vorschläge von Tini und auch von Schwanengesang. Und diese Vorschläge haben mich dann direkt auch inspiriert, Wolle für Tücher auf dem Hamburger Wollfest zu kaufen, wo ich natürlich auch war für einen Tag oder so für ein paar Stunden auf Stippvisite. Aber davon möchte ich später ein kleines bisschen mehr erzählen. Allgemein möchte ich mich für Feedback bedanken bei Käthe, bei Tini, bei Schlendrine, bei Julia401 und Schwanengesang, bei Distelfliege, Fünkchen, Jetzt kocht sie, Wool and I, Frau Leo, Maggie Vienna, Jarina, Anloe, Micha 3, Heike 0307, Naniela und bei Kaschne. Kaschne hat die Möglichkeit genutzt und auf meinem Blog einen Kommentar zur letzten Folge hinterlassen. Und ich lese eigentlich die Kommentare auf meinem Blog genauso regelmäßig wie auf Ravelry. Auf Ravelry bin ich in der Gruppe Podcasting auf Deutsch unterwegs unter dem Usernamen Lena Strickt und habe dort auch einen eigenen Thread. Ich bin ansonsten dort in keiner anderen Gruppe vertreten und auch allgemein bin ich sonst auf keinen anderen sozialen Netzwerken vertreten, primär aus Zeitgründen. Also ich habe auch kein Konto bei Instagram oder kein Account da. Ich glaube, wenn ich das aufmachen würde, dann wäre ich nur noch mit Surfen beschäftigt und gar nicht mehr mit Stricken. Aber wie gesagt, die Kommentare auf meinem Blog, die nehme ich genauso oft wahr, auch wenn dieser Blog eigentlich nur dazu dient, meine Folge irgendwo unterzubringen und die Shownotes zur Verfügung zu stellen. Ansonsten möchte ich eigentlich kurz und knackig direkt zum Punkt kommen, und zwar zu den Themen dieser Folge. In dem Bereich aktuelle Projekte geht es allgemein um Fertiges und um Nützliches. Die Rubrik Inspirationen beinhaltet Anleitungen für Tücher. Und in den Techniktipps erzähle ich ein bisschen über den Tubular Cast-On und Double Knitting. Und dann gibt es zu guter Letzt auch ein kleines bisschen was aus dem Sammelsurium, und zwar so ein ganz kleiner Rundumschlag zum Hamburger Wollfest und eine ganz kleine Zusammenfassung. Gut, dann legen wir direkt mal los mit der Rubrik Aktuelle Projekte. Ja, ich habe endlich zur 5. Folge auch mal was Nennenswertes fertig bekommen, abgesehen von ein paar Socken zwischendurch. Und zwar ist eine Strickjacke fertig geworden aus Holz Noble und Philas Super Soft. Philas Lambswool, Entschuldigung. Also ich habe 2 Garne in Rottönen miteinander kombiniert. Das gibt einen ganz schönen, leicht melierten Farbton. Und die Strickjacke habe ich nach der Anleitung Neulotto Naisin Pizzitaki gestrickt. Das ist eine finnische Anleitung von der Designerin Anja Vitala. Ich habe daran relativ lange gestrickt. Ich habe diese Strickjacke im Mai begonnen, wobei die auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen in der Ecke lag. Ich war auch immer mal wieder nicht so überzeugt von der Strickjacke zwischendrin. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war ich nicht so richtig überzeugt bis zu dem Zeitpunkt, als sie gewaschen war. Was daran liegt, dass die Wolle ein bisschen ein Grauschleier, sie war ein bisschen stumpf von der Farbgebung her. Und ich glaube, das ist Stumpfe kam dadurch, dass relativ viel Spinnwühl in der Wolle selber noch war. Und ich habe die Jacke dann in sehr heißem Wasser gewaschen, also jetzt nicht kochen heiß, aber ich habe im Wasserkocher so circa 1 bis 2 Liter wirklich kochend heiß gemacht, habe dann nochmal in einem Eimer ein bisschen lauwarmes Wasser dazugegeben. Ich würde schätzen, das Wasser hatte eine Temperatur von circa 40 bis 50 Grad. Dann habe ich Spüli dazu getan, habe die Jacke einfach kurz und schmerzlos eingetaucht, habe sie nicht mehr in einem heißen Wasser bewegt und habe das Wasser kalt werden lassen über Nacht. Und dann habe ich die Jacke am nächsten Tag eigentlich erst ausgedrückt, habe sie in ein Handtuch gerollt. Das mache ich immer so. Also ich spanne meine Oberteile überhaupt nicht, sondern ich rolle die einfach in ein Handtuch und trampel ein bisschen drauf rum, damit das extra Wasser noch rausgeht. Da ich die Befürchtung hatte, dass die Strickjacke etwas zu eng geworden ist, habe ich nochmal extra gründlich drauf rumgetrampelt, damit sie nach Möglichkeit ja noch ein bisschen an Elastizität gewinnt, um es mal euphemistisch auszudrücken. Ja, und es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Also das Ergebnis war dann wirklich begeisternswert, jedenfalls für mich. Mich hat das begeistert. Zum einen, weil die Farben jetzt viel mehr leuchten, sowohl auf den Fotos, die ich hinterher davon gemacht habe, beziehungsweise die mein Mann dann hinterher davon gemacht hat, als auch in der Realität. Also in der Realität ist es auch so, dass die Farbe jetzt viel mehr leuchtet. Ich glaube, das kommt unter anderem auch durch diesen melierten Effekt. Der kommt jetzt richtig schön raus. Ja, die Passform ist soweit ganz gut geworden. Ich denke mal, so 1-2 Zentimeter mehr an Weite hätten jetzt auch nicht geschadet, aber zum Glück spannt die Knopfleiste jetzt auch nicht total vorne. Also sie spannt überhaupt nicht, sie sitzt halt ziemlich passgenau. Ich glaube, ich dürfte jetzt nicht noch ein paar Kilo zunehmen. Die Jacke war in so einem relativ einfachen Zopf- und Lace-Muster gestrickt, in so einer Kombination aus Zopf- und Lace-Muster, aber sehr einfach. Also die Rückreihen waren immer einfach gerade links. Und ich fand das Muster sehr schlicht, aber auch total wirkungsvoll. Ich habe auch relativ viele positive Kommentare über Ravelry erhalten, als ich die fertigen Projektbilder gepostet hatte. Und einige haben auch geschrieben, ja Mensch, und du hast ja nach einer finnischen Anleitung gestrickt, wie toll und so. Aber ich finde persönlich, das ist jetzt gar keine großartige Leistung, weil man einfach diese finnische Anleitung nehmen kann und die einfach bei Google Translate eingeben kann und dann kriegt man schon mal so eine grobe deutsche Übersetzung. Und das reicht insoweit von der Qualität her, dass man damit arbeiten kann. Also statt Maschenprobe steht dann halt zum Beispiel Test. Ja, aber darauf kann man kommen, dass daran das eigentlich damit eine Maschenprobe gemeint ist. Und ansonsten gab es auch noch einen Chart zu der Anleitung und im Prinzip habe ich eigentlich auch nur den Chart genommen und habe dann mit Hilfe des Charts mir diese Strickjacke selber so ein bisschen, also die Passform angepasst. Da die Jacke sowohl im Vorderteil als auch im Rückenteil komplett gemustert ist, durchgehend, hätte es uns gar keine Möglichkeit gegeben, ein bisschen Zunahmen einzubauen für die Hüfte und für die Brust. Und das habe ich schon gebraucht. Und ich habe das so gelöst, indem ich einfach an den Seiten unter den Armen ein kleines Stück mit einfach glatt rechts eingebaut habe. Das lässt sich im Moment relativ schlecht beschreiben, aber wenn man die Bilder sieht, dann kann man das ganz gut sehen. Und das sieht auch okay aus. Ich glaube, ich hätte es noch schöner gefunden, wenn die Strickjacke komplett durchgehend gemustert hätte sein können. Aber dafür bräuchte ich einfach einen anderen Körper, den ich leider nicht habe. Was ich auch noch dazu sagen muss, ich habe diese Jacke von unten nach oben gestrickt. Und das fand ich sehr einfach. Und in der Hinsicht auch sehr schön, weil ich den Anfang einfacher finde, wenn man von unten strickt. Dadurch, dass man eben erstmal nur eine ganze Reihe hin und her strickt und nicht keine Anpassungen vornehmen muss oder nur minimal ein paar Abnahmen machen muss für die Taille. Im Vergleich dazu finde ich es sehr viel schwieriger, von oben anzufangen zu stricken, weil man doch ein paar mehr Sachen auf dem Schirm haben muss. Man muss an den Halsausschnitt denken. Man muss an die Abnahmen und Zunahmen für den Schulterbereich denken. Und dann muss man auch gleichzeitig noch an die Weite für die Brust denken. Und ich finde, da muss man schon von vornherein sehr viel mehr planen und berechnen. Demgegenüber ist es natürlich so, wenn ich von oben stricke, dass wenn ich einmal quasi bis unter die Achseln gekommen bin, dass der Rest dann einfach Pipifax ist, weil ich da einfach nur noch runterstricken muss. Wenn ich von unten anfange, dann ist der Anfang halt zumindest leichter und es wird später ein bisschen schwieriger. Aber im Moment mag ich, glaube ich, Strickstücke lieber, die von unten anfangen, weil das einem nicht so die Motivation wegnimmt. Ich finde, wenn man am Anfang so auf ein paar Problemzonen stößt oder das Gefühl hat, boah, jetzt muss ich eigentlich relativ viel berücksichtigen, kontrollieren und rechnen, dann bin ich schon mal nicht mehr so motiviert, mit etwas anzufangen. Vor allen Dingen, wenn ich am Anfang so 2, 3 Probleme immer wieder habe und deswegen vielleicht nochmal ribbeln muss und nochmal neu anfangen muss, weil es dann doch nicht ganz so passt, wie ich das gerne hätte. Ja, also insofern würde ich fast sagen, war das überhaupt nicht schwierig. Also weder das Finische noch dieses Anpassen von einem Chart auf meine Figur, noch dieses von unten nach oben stricken. Ja, woran habe ich dann noch weitergemacht? Ich habe ein bisschen weitergemacht an meiner Patchwork-Decke. Diese Patchwork-Decke besteht im Prinzip aus gestrickten Quadraten. Ich nehme dafür die Wolle Holz Supersoft, habe 7 verschiedene Farben aus dem Blau-Grün-Spektrum und stricke immer noch so ein paar Reihen weiße Umrandungen jeweils um die Quadrate, um die ein bisschen voneinander abzugrenzen und um ein bisschen Ruhe zu schaffen. Diese Quadrate stricke ich, wenn sie fertig sind, auf Bambusstäbchen auf und nähe die dann auch im Maschenstich aneinander. Dieses im Maschenstich aneinander nähen finde ich eigentlich relativ meditativ. Das stört mich überhaupt nicht. Und eigentlich hatte ich geplant, bis Ende September alle Quadrate schon mal aneinander genäht zu haben und mit der Decke an sich erstmal fertig zu sein. Aber das wird wahrscheinlich nicht so ganz hinhauen. Also geplant waren, 120 Quadrate fertig zu haben. Ich habe im Moment 103 aneinander genäht und auch gestrickt und bin damit nicht ganz im Soll. Aber auf der anderen Seite habe ich die Decke jetzt mal so von mir ausgelegt und gemerkt, okay, vielleicht sind 120 Quadrate auch ein bisschen viel. Vielleicht lasse ich auch eine Reihe weg und nehme nur 112 Quadrate, weil die Decke dann relativ lang wird in Relation zu der Breite. Es ist ein bisschen schwer, das abzuschätzen, weil die Quadrate und die Decke an sich noch ein Stückchen wachsen wird, wenn sie gewaschen ist. Und ich möchte es natürlich, also die Decke ist ein Geschenk für meine Schwester und ich will jetzt natürlich nicht knausern und sagen, boah, ich bin jetzt zu faul, noch diese letzten 8 Quadrate zu stricken und deswegen höre ich früher auf. Aber ich glaube, meine Schwester würde mir jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil die Decke irgendwie 10 cm zu kurz ist. Ich glaube, das ist eigentlich jetzt nicht so das Problem. An sich hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, an der Decke weiter zu stricken. Also man sollte meinen, ich bin da jetzt schon eigentlich relativ bedient damit, aber das geht eigentlich ganz gut. Im Gegenteil, dieses Deckenprojekt ist ein toller Lückenbüßer, wenn man gerade nicht weiß, woran man stricken soll und wenn man gerade nicht die Muße oder die Zeit hat, an etwas Komplizierterem zu arbeiten. Gerade jetzt auch bei den Temperaturen, es ist auch ganz praktisch, weil man immer nur so ein kleines Quadrat strickt und nicht ein großes Oberteil zum Beispiel auf dem Schoß hat. Das ist gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ich werde bis Ende September mit den Quadraten fertig. Wenn nicht, dann wird es Ende Oktober. Und dann hatte ich noch überlegt, einen Eikordrand außenrum zu stricken, komplett. Das wird auch nochmal spannend, weil das sind ja ein paar hundert Maschen. Aber ich glaube, das lässt sich dann auch mal beim Fernsehen oder so nebenher erledigen. Ich freue mich schon total drauf, wenn die Decke fertig ist. Manchmal träume ich auch selber davon, mir noch eine zu stricken. Aber ja, kann auch sein, dass ich dann sage, es reicht erstmal. Mal überlegen. Das Problem ist ja, wenn man auf der Webseite von dem Garn guckt, auf der Webseite von Holz, die hat ja so viele schöne Töne, dass man da sehr leicht in Versuchung kommt, nochmal eben ein paar Farben zu bestellen und schon mal ein paar Quadrate zu stricken. Ne? Und wenn man dann schon mal ein paar Quadrate angefangen hat, dann ist es bei mir auch schnell, dass ich sage, okay, dann muss ich jetzt auch die Decke fertig machen. Okay, ansonsten hatte ich noch ein Projekt in der Pipeline. Und zwar wollte ich endlich einen neuen Pullover nochmal anfangen, den Pullover Black Wattle von Judy Bryan. Für diesen Pullover hatte ich die Holst Coast vorgesehen, die ich doppelfädig verstricken wollte. Ich hatte mir die in einem unheimlich schönen Lila-Ton bestellt. Ich glaube, die Farbe heißt Cassis. Und das ist so ein ganz leichter, gedämpfter Lila-Grauton. Da stehe ich total drauf im Moment. Ich glaube, offiziell heißt es auch Taupe. Also es ist so ein Lila-Grau, aber doch ein bisschen mehr Lila. Und der ursprüngliche Plan war, dass ich einfach nach Anleitung stricke, weil diesmal ausnahmsweise auch die Maschenprobe ganz genau übereinstimmt mit der aus der Anleitung. Und ja, eigentlich war geplant, dass ich das einfach Frau Schnauze runterstricke. Es ist ein Rollkragenpullover, muss man dazu sagen. Und der Rollkragen an sich ist einfach nur stur glatt rechts. Und so habe ich dann auch ganz motiviert angefangen, habe die Maschen angeschlagen und glatt rechts ein paar rein Rollkragen gestrickt und dann festgestellt, dass der Rollkragen so weit ist, dass man, wenn man den Pullover trägt, eigentlich nur die linke Seite sieht, weil der halt so umklappt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber ich habe gemerkt, dass mir die glatt linken Reihen nicht gefallen, die man sieht. Also das hängt natürlich auch von der Wolle ab. Die Holst Coast besteht zu circa 50%, ich weiß nicht genau, entweder zu 45% oder zu 45% aus Baumwolle. Und dadurch ist sie schön fluffig und leicht und locker. Also auf Englisch würde man sagen drapey. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand von euch ein schönes deutsches Wort für drapey kennt. Ich würde es als locker und lässig umschreiben. Ja, und glatt links wirkt damit relativ leierig aus, finde ich. Ein bisschen unordentlich. Das hat mir nicht gefallen und ich habe mir auch schon mal einen anderen Rollkragenpullover gestrickt. Da ist die rechte Seite total schön. Die hat so ein Hebemaschenmuster, sieht sehr schön aus. Aber die linke Seite ist nicht so schön. Und was auch nicht so schön ist, ist der Abschluss von dem Rollkragen. Und das stört mich jetzt an diesem Pullover schon immer ganz doll. Und deswegen habe ich überlegt, den neuen jetzt, also Black Wattle, diesen angefangenen Rollkragen einfach zu ribbeln. Weil das macht gar keinen Sinn, wenn ich das jetzt so stricke und denke, ach, das wird schon. Und mich dann irgendwie 2 Jahre lang immer darüber ärgere, dass ich nicht ein bisschen mehr Zeit und Mühe investiert habe, um den Rollkragen so zu stricken, dass es ordentlich aussieht. Also zum einen war ich auf der Suche nach einem hübschen Anschlag, der gut aussieht. Und zum anderen habe ich noch ein bisschen rumexperimentiert mit Mustern. Ich habe ein bisschen geguckt, welches Muster ich vielleicht nehmen könnte statt diesen glatt rechts. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da gibt es eigentlich eine ganz coole Webseite, die nennt sich Stitch Maps. Und das ist eigentlich ein Projekt, das dafür gedacht ist, dass man die Charts von einem Strickmuster so sieht, wie sie reell auch verlaufen. Also wenn man sonst einen Chart sieht, dann verläuft das ja immer in vertikalen und horizontalen Reihen. Aber wenn man dann mal ein Lace-Muster strickt, dann merkt man ganz schnell, je nachdem, ob das jetzt linke oder rechte Maschen sind, ob das Muster aus Umschlägen oder aus zusammengestrickten Maschen besteht, verläuft das Muster in Wellen oder halt auch mal zackig zum Beispiel. Und auf diesen Stitch-Maps ist das auch dementsprechend dargestellt. Also es ist quasi, ich würde sagen, eine organische Darstellung. Statt einer strikt vertikal-horizontalen, rasterförmigen Darstellung. Und das ist total interessant. Ja, diese Datenbank wird gepflegt von ehrenamtlichen Usern, die Maschenproben stricken, die dann diese Maschenproben und Mustersätze in der Datenbank anlegen. Und dann kann man diese Datenbank zum einen natürlich durchsuchen und bekommt diese organische Struktur immer angezeigt. Und zu manchen Mustern bestehen dann auch schon Maschenproben, die gestrickt wurden. Und man kann auch diese Muster filtern nach den Maschenproben. Also ich war ja auf der Suche nach einem hübschen Muster für diesen Rollkragen, wollte dann aber auch sehen, wie sieht das denn de facto gestrickt aus. Das konnte ich mir irgendwie visuell noch nicht so gut vorstellen, auch wenn, wie gesagt, die Maschenprobe an sich oder der Mustersatz an sich in Wellen und in Linien dargestellt war. Und deswegen habe ich, als ich gesucht habe, auf Browse geklickt, also Englisch auf Stöbern. Und habe dann auch angeklickt, Show as Swatch Photos. Also dann habe ich mir nur die Mustersätze und nur die Muster anzeigen lassen, für die auch schon eine Maschenprobe angelegt war. Und viele User waren so nett und haben auch schon die Maschenproben sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite fotografiert, sodass ich dann sehen konnte, okay, von vorne sieht es so aus und von hinten sieht es so aus. Ja. Also da kann man sich auch schon eine Weile mit beschäftigen, das kann ich euch sagen. Und man kann sich da ganz viele Inspirationen wegholen. Es gibt auch einige Anleitungen oder einige, es sind keine Anleitungen. Also wie gesagt, an sich sind es wirklich nur Mustersätze, die da angegeben sind. Aber was auch total interessant ist, zum Beispiel gibt es auch Muster für einen schönen Abschluss oder einen schönen Rand, den man an ein Strickprojekt dran stricken kann. Also schöne Lace-Kanten oder so. Guckt da ruhig mal rein. Da gibt es viele wunderschöne, effektive Inspirationen. Und genauso wie bei Ravelry begeistert mich total, dass da Leute ihre private Zeit investieren und Sachen nachstricken und zeigen, wie das aussehen kann. Richtig schön. Ja, also bei dem Black Wattle selber bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich habe gestrickt, geribbelt und nochmal gestrickt und nochmal geribbelt. Das lag aber vor allem daran, dass ich keinen schönen Anschlag auch noch gefunden habe. Das war auch so mit ein Problem. Aber dazu erzähle ich später mehr in den Techniktipps. Weil ich ein bisschen unglücklich war mit Black Wattle, weil das nicht so voranging, wie ich mir das gedacht habe und weil ich da ein bisschen so Stolpersteine hatte, habe ich dann Handschuhe angefangen. Der große Plan war ja, dass ich dieses Jahr zum Winter mir auf jeden Fall Handschuhe stricke. Ich hatte letztes Jahr überhaupt gar keine Handschuhe im Winter und meine Hände haben darunter echt gelitten. Ich habe leichte Neurodermitis an den Händen und ich glaube, dieses Kälteproblem, das macht es nicht besser. Ich habe ansonsten keine Probleme mit der Neurodermitis, weil die eigentlich nur auftritt als allergische Reaktion auf Seifen. Und ich halt gucke, dass ich bestimmte Putzmittel nicht mehr mit nackten Händen quasi anfasse. Der Winter und die kalte, raue Luft machen es aber halt nicht besser oder die machen das Problem eher schlimmer. Handschuhe stricken, finde ich, ist so eine kleine Strafe und das ist eigentlich auch die Kür unter den Strickerinnen oder die hohe Kunst des Strickens sozusagen. Ich habe schon öfter Handschuhe gestrickt, die haben aber oft nicht gepasst. Jedes Mal, wenn ich Handschuhe stricke, habe ich das Gefühl, ich habe riesen Monsterhände, weil die Handschuhe oft zu klein werden. Und deswegen bin ich jetzt auch dazu übergegangen, nicht nach einem Muster zu suchen, weil ich wusste, wenn da steht Größe M, dann wird es mir wahrscheinlich wieder nicht passen. Und deswegen habe ich in mein Buch geguckt, und zwar ist das vom Top Verlag. Das ist so ein rosa Buch und das heißt Stricken. Es ist von Stefanie van der Linden und da wird relativ gut beschrieben, wie man Handschuhe strickt. Ich habe in dem Buch nachgesehen, habe geguckt, also da ist so eine Tabelle drin, welche Größe man offiziell hat und wie viele Maschen man dann anschlagen muss. Also habe ich meine Hände vermessen, habe dementsprechend auch Maschen angeschlagen und habe mir die Handschuhe gestrickt. Habe dafür ein kleines Hebemaschenmuster genommen, das ich bei Stitchmaps rausgefischt hatte und das mir unheimlich gut gefallen hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, als ich zu den Fingern kam, habe ich wieder gemerkt, dass ich wahrscheinlich zu wenig Maschen für jeden einzelnen Finger habe. Das Problem bei Handschuhen ist ja, man soll eine gewisse Anzahl an Maschen anschlagen, die dann schon mal um den Handteller passen sozusagen. Und dann hinterher soll man diese Maschen aufteilen auf die einzelnen Finger. Also wenn ich 56 Maschen anschlage für meinen Armumfang und für meinen Handteller, dann muss ich diese 56 Maschen hinterher aufteilen auf meine 4 Finger. Und das kommt bei mir nie so richtig hin. Das sind eigentlich zu wenig Maschen. Und ich behelfe mir regelmäßig damit, dass ich einfach zwischen den Fingern mehr Maschen anschlage, als in dieser Tabelle angegeben. Zum Beispiel hätte ich jetzt für den Mittel- und für den Ringfinger jeweils von diesen 56 Maschen 7 Maschen hinten und 7 Maschen vorne zur Verfügung gehabt. Das sind 14 Maschen plus dann eben nochmal 2 Maschen jeweils zwischen den Zwischenräumen. Das sind dann 18 Maschen und das hätte nicht so ganz gereicht. Also habe ich einfach zwischen den Zwischenräumen ein paar mehr Maschen angeschlagen. Und zum Glück hat das diesmal auch gereicht, weil ich kann euch eins sagen, das macht nicht so viel Spaß, einen Finger zu stricken und dann nach 50 Reihen oder nach 20 Reihen, wenn man den Finger reinsteckt, mal zu merken, okay, es ist wieder zu eng und wieder zu rippeln. Das sind zwar an sich, ist es keine große Strecke, mit der man strickt, aber dadurch, dass man über so einen kleinen Umfang strickt, ist es auch ein bisschen nervig. Aber Gott sei Dank, der erste Handschuh ist fertig und er passt auch. Beim Daumen gibt es ja die Möglichkeit, dass man zum einen einen extra Spickel strickt für den Daumen oder dass man die Alternative wählt und im Handteller einfach ein Loch reinmacht, also dass man einfach einen Restfaden nimmt und ein paar Maschen über diesen Restfaden strickt. Und später, wenn der Handteller fertig gestrickt ist, diesen Restfaden auflöst, dann hat man ein Loch für die Daumenöffnung und kann da die Maschen für den Daumen aufnehmen und kann den Daumen rausstricken. Das finde ich eine total geniale Methode. Und ich finde auch, dass es ergonomisch super bequem ist. Also es gibt Leute, die lieber Spickelzunahmen extra am Daumen machen, weil sie finden, dass das dann ergonomischer ist. Aber ich komme damit sehr gut zurecht, einfach ein Loch quasi zu machen oder ein paar Maschen für den Daumen abzustricken und diesen Restfaden später zu lösen und dann eben aus diesem Loch heraus den Daumen zu stricken. Ich bin sehr froh, dass der erste Handschuh fertig ist und auch, dass der erste Handschuh passt, weil ich habe dafür eine absolute Lieblingswolle benutzt. Und zwar habe ich vor 2 Jahren zu Weihnachten an einem Weihnachtswichteln teilgenommen und habe im Zug von dieser Aktion von Tinschler eine handgefärbte Wolle geschenkt bekommen, Merino-Wolle in total schönen Farben. Das geht von dunkelbraun über dunkelgrün bis hellgrün und orange ist dazwischen. Das ist so eine Wolle, die leuchtet auch so richtig schön und gefällt mir total gut. Und die hat jetzt schon 2 Jahre in meinem Stash verbracht, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich mit dieser Wolle machen soll. Für Socken war sie mir definitiv zu schade. Und bislang war sie mir eigentlich auch für Handschuhe zu schade, weil man ja aus einem Knäuel von so einer Wolle, ich glaube, die hat so eine Lauflänge von 300 bis 400 Meter, locker 2 Paar Handschuhe rausbekommt. Und ich dachte, es wäre eigentlich Verschwendung, wenn ich jetzt nur 1 Paar Handschuhe daraus stricke und dann wieder was übrig habe. Aber auf der anderen Seite gefällt mir die Wolle so gut und sie ist mir, also ich finde sie einfach zu schön für Socken, dass ich überlege, vielleicht versuche ich tatsächlich mal aus dem Rest noch irgendwie eine Mütze rauszuquetschen. Ich habe jetzt auch mal den einen Handschuh gewogen, der wiegt 20 Gramm. Das heißt, wenn ich jetzt noch den zweiten fertig hätte, dann würden 60 Gramm übrig bleiben. Und vielleicht, wenn ich irgendwie ein Lochmuster nehme oder so, bekomme ich dann wirklich noch eine Mütze aus dem Rest. Das würde mich total freuen. Ich glaube, das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ja, und dann wäre ich eigentlich schon total gerüstet für den Herbst, ne? Also ich bin total stolz auf mich. Dann hätte ich ein paar Handschuhe. Dann hätte ich immerhin schon eine Strickjacke für mich fertig gestrickt. Und dann hatte ich ja auch im März oder im April, glaube ich, schon eine Strickjacke aus einer etwas dickeren Wolle beendet. Auch extra für den Herbst und für den Winter, für die kältere Jahreszeit. Also dieses Jahr war ich dann echt gut dabei, was das antizyklische Stricken betrifft. Und ich freue mich dann auch, endlich mal so die Sachen anziehen zu können, die ich eigentlich schon fertig habe, aber die jetzt halt im Schrank lagern, weil es zu warm ist. Okay, dann habe ich noch ein Projekt auf den Nadeln, was immer mal so zwischendrin drankommt, wenn ich sonst an nichts anderem arbeite. Und zwar ist das ein paar Socken nach dem Muster Broken Seed Stitch von Hannah Leveniemi. Aus Gründel Hot Socks in Neon Pink und aus handgefärbter Sockenwolle. die auch in Schreifarben daherkommt. Also Neongrün und Neonpink und Neonblau und ganz viel Dunkelblau. Das Paar Socken ist so ein bisschen Nebenbei-Projekt. Ich hatte es geplant als Stashbuster-Projekt, wollte damit also ganz viel Restewolle verstricken, aber irgendwie, also der erste Socken hat schon die Länge von einem Kniestrumpf und trotzdem kommt es mir so vor, als ob das Muster überhaupt keine Wolle frisst. Dabei hatte ich so gehofft, dass ich zum einen zumindest die handgefärbte Wolle damit wegbekomme, weil die sonst, wenn ich sie alleine verstricke, ganz, ganz doll wildert und weil ich halt so mit wildernder Sockenwolle absolut nichts anfangen kann, leider. Aber wer weiß, also wenn noch was übrig bleibt, dann denke ich, werde ich aus dem Rest meine Kopfhörerkabel einstricken zum Beispiel. Das wäre eine gute Idee, weil meine Kopfhörerkabel, die suche ich eigentlich ständig. Das käme vielleicht auch mal ganz flott daher, wenn ich die in so einem, entweder in dieser neonpinken Wolle verstricke oder wirklich in dieser handgefärbten Zuckenwolle. Und wenn ich daran denke, könnte ich vielleicht alle anderen Sachen, die ich immer mal so suche, auch in der Wolle verstricken. Meine Schlüssel, vielleicht noch ein Täschchen für mein Handy. Ja, das sind dann so halt diese Notfallideen für, wenn noch was übrig bleibt. Und weiter geht's mit dem Thema Inspirationen. Ja, meine größte Inspiration, das, worüber ich im Moment viel nachdenke, sind weniger Designer oder Anleitungen, sondern vor allen Dingen eine bestimmte Wolle, und zwar Mohair. Ich fand Mohair schon immer spannend, habe im Sommer jetzt auch von einer Freundin Reste geschenkt bekommen, die sie auf dem Dachboden gefunden hat, unter anderem einen angefangenen Mohair-Schal. Den habe ich versucht zu ribbeln und dabei gleich mal gemerkt, wie einfach das ist, nämlich gar nicht. Ja, der Tipp ist ja, dass man, wenn man Mohair ribbeln möchte oder allgemein fisselige Wollarten, sagen wir es mal so, ribbeln möchte, dass man die tiefkühlen sollte und dass dadurch, dass das Garn dann so versteift ist, leichter werden soll mit dem Ribbeln. Ich habe aber ehrlicherweise die Wolle dann einfach weggeschmissen, weil die auch nicht so komplett gewaschen war und mir dann insgesamt dieser ganze Prozess, also einfrieren, ribbeln, waschen, wickeln, ein bisschen zu viel war. Ich habe auch keine Haspel und auch keinen Wollwickler und das hat dann schon eine entscheidende Rolle gespielt, sage ich mal, bei der Entscheidung. Gleichwohl hat es mich ein bisschen angefixt. Ich finde nämlich, dass Mohair super, super schön rüberkommt. Es gibt eine total schöne, flauschige, optische Struktur. Ich habe bis jetzt so ein bisschen davor zurückgestreckt, das zu verstricken, weil ich Angst habe, dass es mich piekst. Ich bin ja sonst relativ unempfindlich, aber ich habe bei Alpaka schon gemerkt, und das ist ja auch so eine relativ lange Faser, dass diese Fasern mich am Hals eben ein bisschen pieksen. Und es war mir jetzt zu riskant, Mohairwolle zu kaufen und mir daraus irgendwie in mühevoller Arbeit noch einen Schal oder ein Oberteil zu stricken und dann festzustellen, dass es kratzig ist. Zudem ja auch Mohairwolle nicht gerade günstig ist. Das gehört ja schon eher zu den teureren Garnen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Mohair stammt von der Angora-Ziege. Und trotzdem nennt man diese Wolle Mohair, das stammt wohl aus dem Arabischen, das Wort. Wohingegen Wolle vom Angora-Kaninchen als Angora-Wolle verkauft wird. Okay, viel mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht, beziehungsweise wollte ich jetzt auch nicht viel mehr dazu klugscheißen zu dem Thema. Auf jeden Fall habe ich auf dem Wollfest in Hamburg, bin ich an einem Stand vorbeigekommen, ich glaube Kieler Wolle nennt er sich. Und die hatten Mohairwolle von einer dänischen Firma, von Kanar. Und diese Mohairwolle besteht zu 65% aus Mohair und zu 35% aus Merino. Und ich fand die schon total interessant, weil diese Wolle nicht ganz so plüschig und flauschig daherkam, sondern ein bisschen weicher. Ich habe mir das auch mal so ein bisschen an den Hals gelegt oder an den Arm und habe gemerkt, das ist nicht pieksig. Und da habe ich dann natürlich direkt mal zugeschlagen und habe mir drei Stränge gekauft. Und zwar einmal in Dunkelgrau, einmal in Hellgrau und einmal in einem schönen Türkis. Und ein Strang hat 50 Gramm Gewicht und eine Lauflänge von circa 300 Metern. Das heißt, es reicht auf jeden Fall für ein schöneres, großes Tuch. Und dementsprechend habe ich dann natürlich, sobald ich vom Wollfest zurück war, direkt mal bei Reverie gesurft und geguckt, was ich mir daraus jetzt vielleicht stricken könnte. Und bin da zum einen auf den Schal Non Troppo von Osa Tricosa gekommen. Dieser Schal ist relativ breit und schräg gestrickt. Das heißt, der hat so einen leichten Knick, ungefähr in 2/3 der Breite. Und was ich an diesem Schal oder an diesem Tuch besonders spannend finde, ist, dass der im Prinzip aus 2 verschiedenen Texturen besteht, dadurch, dass die Designerin dafür 2 Wollen verwendet hat, und zwar zum einen eine Mohairwolle und zum anderen eine Lacewolle. Und es gibt eine unheimlich schöne geriffelte Struktur. An sich würde ich sofort gerne diesen Schal anschlagen oder dieses Tuch. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich da im Moment auch noch mit meiner Decke beschäftigt und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich diesen Schal jetzt anfange, dann ja, wird die Decke nicht zu Weihnachten fertig, und deswegen habe ich die Wolle für das Tuch zum Glück auch noch nicht gewickelt. Also in solchen Momenten bin ich fast dankbar, dass ich keine Wollhaspel und auch keinen Wollwickler besitze, weil mich das ein bisschen davon abhält, direkt dann was Neues anzuschlagen. Sonst würde der Virus, denke ich mal, sehr, sehr schnell überspringen. Und sonst hätte ich noch viel mehr Wips bei mir rumfliegen. Ja, dann hatte ich eingangs erwähnt, dass ich sehr viele schöne Tipps von Tini noch bekommen habe. Tipps für Tuchanleitungen. Und da waren ein paar Designs von Laura Ayler dabei. Und ich habe dann gleich mal ein bisschen auf die Pattern-Page der Designerin geguckt und habe da durchaus einige schöne Designs entdeckt. Manche sind zwar jetzt auch in Kreuz-Rechts, was mir jetzt nicht so gut gefällt, und auch einiges ist dreieckig, aber trotzdem sind das sehr schöne Tücher, die sehr schlicht und ruhig wirken, und das mag ich total. Aber auch da kann ich mich im Moment nicht so richtig festlegen, was mir am besten gefällt. Und deswegen bin ich auch noch dabei, da erstmal nur zu stöbern. Und ich habe mir zum Glück auch noch keine Anleitungen gekauft. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr erstmal alle Anleitungen so zu verstricken, die ich auch schon länger in meiner Library habe bei Reverie und die ich eigentlich auch schon seit ewigen Zeiten stricken möchte. Und da möchte ich jetzt auch erstmal dabei bleiben. Dann gibt es noch eine Tuchanleitung, die ich schön finde. Das ist die Anleitung Insert Table von T-Shape. Diese Anleitung ist kostenlos über Ravelry erhältlich und wurde ursprünglich designt für die Mad May Aktion in der Madlintosh Gruppe. Der Garnhersteller Madlintosh macht ja jedes Jahr im Mai so einen Kall, also einen Knit Along. Und da wird dann eigentlich ausschließlich aus Madlintosh Garnen werden da Projekte gestrickt. Ich habe da an sich jetzt noch nicht mich näher damit befasst, aber ich habe jetzt auch schon öfter davon gehört. Allgemein ist diese Anleitung für Sockenwollreste gedacht. Und was ich auch toll finde, ist, dass man eigentlich 150 bis 200 Gramm Wolle braucht. Der Schal selber, also es ist eine Anleitung für einen Schal, der in Runden gestrickt wird. Man kann natürlich selber bestimmen, wie lang man diesen Schal strickt, ob man diese Länge so macht, dass es nur ein Kaul wird, oder ob man länger strickt und damit letzten Endes so einen Loop erhält, den man sich öfter um den Kopf schlingt. Und man nimmt dafür die Garnreste und strickt immer mal wieder in Streifen und hat eine Hebemasche in der Mitte. Und es wirkt sehr, sehr schön, und die Projekte wirken total geordnet. Das finde ich lustig. Obwohl viele unterschiedlich gefärbte Garne verwendet wurden, teilweise wirken die Projekte immer sehr strukturiert. Also ich habe ja ganz viele Garnreste jetzt und auch ganz viele Sockenwollreste auch noch geschenkt bekommen von einer Freundin. Ich glaube eher nicht, dass ich damit jetzt noch eine Decke anfange. Ich kann mir vorstellen, dass ich doch diesen Insert-Table-Schal einfach mal stricke. Vielleicht einfach auch nur mal so zum Experimentieren, um zu gucken, was hinterher dabei rauskommt. Finde ich auch mal nicht schlecht. Einfach mal inspirieren lassen, einfach mal rumexperimentieren, ganz wild. Und wenn es mir nicht gefällt, dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn ich den weggebe oder so. In der Rubrik Techniktipps dreht sich diesmal alles um ein allseits beliebtes oder nicht so sehr geliebtes Thema, und zwar um Anschläge und insbesondere um den Tubular Cast-On. Ich denke, den meisten von euch ist der Tubular Cast-On ein Begriff. Wem er nicht ein Begriff ist, es gibt bei Twist Collective einen total umfassenden Artikel darüber, der das sehr gut veranschaulicht, worum es im Prinzip geht, und den werde ich auch nochmal verlinken, weil er echt eine schöne Übersicht gibt und ich erst durch diesen Artikel das Prinzip verstanden habe. Und zwar kam ich auf diesen Anschlag, weil ich für meinen Rollkragenpullover ja einen schönen Anschlag gesucht habe. Ich schlage sonst eigentlich alle meine Strickstücke mit dem Kreuzanschlag an. Ich finde, der ergibt zumindest keinen hässlichen Anschlag und er ist auch sehr, sehr elastisch. Da ich aber damit jetzt nicht so glücklich war für den Rollkragen, habe ich mir erst überlegt, einen I-Cord-Anschlag zu wählen. Der Rollkragen ist aber bei dieser Anleitung sehr, sehr weit. Und ich glaube, I-Cord kann im Fall der Fälle auch schon mal relativ eng werden, je nachdem, wie viele Maschen man anschlägt. Und ich wollte ja, dass der Rollkragen schön locker fällt. Also bin ich direkt eigentlich auf den Tubular Cast-On gekommen. Ich habe davon schon öfter auf diversen Plattformen gelesen oder in Podcasts davon gehört. Im Prinzip geht es darum, dass man eine Art Hülse strickt oder einen hülsenartigen Anschlag dafür strickt. Und Tubular Cast-On lässt sich zurückführen auf Tubular Knitting, was viele auch als Double Knitting beschreiben, also den typischen Doppelstrick. Und bei Doppelstrick ist es ja auch so, dass man nicht eine rechte und eine linke Seite hat, sondern man strickt, wie das Wort Doppelstricken schon sagt, zwei Seiten und hat somit zwei rechte Seiten. Ich hoffe, ich habe das jetzt eingängig beschrieben. Beim Tubular Cast-On würde man theoretisch einfach eine bestimmte, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich möchte einen Tubular Cast-On nur für glatt rechts machen, dann würde ich, wenn ich insgesamt 60 Maschen brauche, erstmal nur 30 Maschen mit dem Provisional Cast-On anschlagen, würde vier Reihen auf der rechten Seite glatt rechts stricken, auf der linken Seite glatt links. Nein, nicht richtig. Also ich würde eine Reihe glatt rechts stricken, auf der Rückseite eine Reihe glatt links, dann wieder eine Reihe glatt rechts und wieder eine Reihe glatt links. Dann hätte ich vier Reihen gestrickt. Und dann würde ich theoretisch diesen Provisional Cast-On auflösen, hätte unten 30 Maschen und würde mit einer neuen Nadel abwechselnd von der Nadel, mit der ich gerade gestrickt habe, und von dem Anschlag eine Masche aufnehmen und hätte dann 60 Maschen auf der Nadel. Ein Tubular Cast-On nur in glatt rechts soll nicht ganz so elastisch sein. Ich habe das nicht ausprobiert. Ich habe jetzt einfach mal Isolde Tieck geglaubt. Bei ihr steht das auf der Seite so. Und ich habe deshalb gleich ein Tubular Cast-On gewählt für eins rechts, eins links im Rippenmuster. Das soll nämlich sehr elastisch sein. Ich habe zuerst diesen Tubular Cast-On nach der italienischen Methode gemacht. Das heißt, man schlägt die Hälfte der Maschen, die man eigentlich benötigt, an. Das ist jetzt natürlich sehr charmant, ne? Wenn man 200 Maschen zum Beispiel braucht insgesamt, dann braucht man nur 100 Maschen anschlagen. Also die Idee hatte an sich schon sowas für sich. Das hat mich schon von daher gleich überzeugt. Also ich habe die Hälfte der Maschen angeschlagen, die ich ursprünglich brauche. Und zwar per Provisional Cast-On. Und dann habe ich direkt in der nächsten Reihe in jeder zweiten Masche einen Umschlag gemacht. Sodass ich direkt, sagen wir mal, wenn ich theoretisch 100 Maschen angeschlagen habe, habe ich in jeder zweiten Masche einen Umschlag gemacht und hatte dann hinterher 200 Maschen auf der Nadel. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten zu verfahren. Entweder man möchte eine deutliche Hülse haben, dann würde man eine Hülse formen, indem man die erste Masche, die in der vorherigen Runde gestrickt wurde, mit dem Faden vor der Masche abhebt und dann die zweite Masche, also den Umschlag, abstrickt. Und auf diese Weise würde man zwei Reihen stricken. Oder man kann, wenn man sagt, man möchte nicht ganz so einen dicken Anschlagrand haben, kann man direkt zum 1 rechts, 1 links Rippenmuster wechseln. Ich wollte nicht ganz so einen dicken, hülsenartigen Anschlag haben. Ich wollte einfach nur einen festen, stabilen, definierten Rand haben. Und habe deswegen direkt zu dem 1 rechts, 1 links Muster gewechselt. Und wenn man das dann gemacht hat und da erstmal 1, 2 Reihen, 1 rechts, 1 links gestrickt hat, dann kann man diejenigen Maschen, die man per Provisional Cast-On gestrickt hat, auflösen und den Anschlagsfaden rausziehen. Also das hat ein bisschen was von Magie. Es löst sich keine Masche und es bleibt alles sicher. Allerdings habe ich gemerkt, dass der Anschlagsrand bei mir dadurch sehr, sehr locker wurde und auch nicht ganz so fest. Und das kommt eben dadurch, dass man direkt, nachdem man angeschlagen hat, dann Umschläge macht in der nächsten Reihe. Und dadurch wirkt das ein bisschen labbrig dann. Also der Rand wird nicht so stabil. Ich habe mir dann auch den Spaß angetan und habe einmal angeschlagen, geribbelt und habe gedacht, gut, vielleicht kann ich das einfach mit einer kleineren Nadelstärke wettmachen. Habe also mit einer kleineren Nadelstärke angeschlagen, habe es nochmal probiert und es sah immer noch überhaupt nicht so schön aus. Obwohl doch der Tubular Cast-On so oft gelobt wird, da war ich ein bisschen frustriert. Und das hat mich dann eben dazu verleitet, erstmal diesen ganzen Pullover ruhen zu lassen. Nachdem ich dann 1-2 Wochen das gute Stück habe in der Ecke versauern lassen, habe ich dann doch nochmal geguckt und eine Methode von Isolda Teak ausprobiert. Und Isolda Teak benutzt einen modifizierten Longtail Cast-On. Das ist ganz spannend. Bei diesem Longtail Cast-On werden die Maschen so angeschlagen, dass man direkt Maschen hat, die aussehen wie rechte und linke Masche. Die schlägt sie einem abwechselnd so an. Also immer eine rechte und eine linke Masche schlägt man so an. Ich kannte diese Anschlagtechnik nicht. Sie kam mir aber relativ bekannt vor durch den Judy's Magic Cast-On. Also wer Toe-Up-Socken strickt und dafür den Judy's Magic Cast-On benutzt, der sollte mit diesem Anschlag auch relativ gut zurechtkommen. Aber ich musste mir das Video von Isolda Teak doch dann 1-2 Mal angucken, bis ich den Dreh raus hatte. Aber als ich den dann raus hatte, war ich total fasziniert, wie schön das aussieht nach rechte und linke Masche. Also ja, das fand ich echt schön. Ich glaube, vielleicht werde ich auch eher dann mal den Longtail Cast-On dafür benutzen als den Kreuzanschlag. Vielleicht werde ich langfristig doch mal einen stupiden deutschen Kreuzanschlag durch den Longtail Cast-On ersetzen. Isolda Teak rät dazu, nicht direkt, also wenn man angeschlagen hat, nicht direkt in Runden zu stricken, weil dieser modifizierte Longtail Cast-On relativ locker ist. Die Maschen liegen wie Schlaufen auf der Nadel. Und ich habe das auch beherzigt und nachdem man den modifizierten Longtail Cast-On gestrickt hat, geht man dazu über, in der nächsten Reihe die rechten Maschen rechts abzustricken und die linken Maschen mit dem Faden vor der Masche abzuheben. Das Ganze macht man dann für 2 Reihen. Und dann kann man dazu übergehen, ganz normal in Runden zu stricken und abwechselnd die rechten Maschen rechts und die linken Maschen links abzustricken. Diese Methode habe ich dann einfach mal ausprobiert an meinen Handschuhen. Ich meine, für das Handschuhbündchen brauche ich einfach nicht so viele Maschen wie für meinen Rollkragen, der doch sehr weit ist. Von daher, also daher kam das auch, dass ich die Handschuhe angefangen habe. Das kam mir ganz gelegen. Und ich war selber überrascht, wie schön, stabil und hübsch der Rand aussieht. Also es macht doch einen Unterschied, muss ich sagen. War richtig schön. Ich werde das Video von Isolda Teak auch verlinken und gleichzeitig aber auch nochmal den Artikel von Twist Collective, weil auf Twist Collective auch nochmal eine schöne Übersicht darüber gegeben wird, welche Art von Tubular Cast-On man für welches Muster benutzen kann. Also es werden auch nochmal Vorschläge gegeben, wie ein Tubular Cast-On für einen Leinenstich auszusuchen ist zum Beispiel oder auch für ein Perlmuster. Und es sind auch Fotos dabei, da kann man dann gleich sehen, wie es aussieht. Weil, ja, wenn man ein größeres Projekt hat und muss ein paar hundert Maschen anschlagen, dann hat man vielleicht nicht Lust, jetzt mit 3 verschiedenen Anschlagsmethoden zu experimentieren. Also so viel kann ich aus meiner Erfahrung dazu sagen. In der Rubrik Sammelsurium möchte ich euch noch einen kleinen Bericht präsentieren oder ein bisschen reden über das Wollfest in Hamburg, wo ich ja auch kurz war. Das Wollfest in Hamburg geht ja direkt ein ganzes Wochenende und ist eines der wenigen Wollfeste, glaube ich, wo man auch Workshops buchen kann. Zumindest soweit ich weiß. Ich kenne mich aber nicht besonders gut aus mit Wollfesten. Ich war dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal auf einem Wollfest und das war das Wollfest in Leipzig. Das ist jetzt von meinem Wohnort aus nicht ganz so weit. Das sind 100, 200 Kilometer und das hat im Mai stattgefunden. Nein, stimmt nicht. Ich glaube, im Anfang April hat das stattgefunden. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich ein bisschen überlegt habe, Hamburg auch direkt mitzunehmen. Ich bin aber ursprünglich davon ein bisschen abgekommen, weil ich gedacht habe, dass ich an dem Wochenende, wo das Wollfest in Hamburg stattfindet, nicht so viel Zeit habe. Eigentlich war das Wochenende verplant und es hat sich relativ kurzfristig so ergeben, dass ich die Zeit dafür hatte. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was ein Fernbus nach Hamburg kosten würde und das war jetzt auch nicht so viel. Und ja, da wollte ich mal spontan sein und habe mich entschlossen, hinzufahren. Ja, es war sehr schön, aber ich hatte schon am Anfang gedacht, und ich glaube, damit hatte ich auch recht, dass das Wollfest in Hamburg eigentlich eins der Events ist, die man ein bisschen langfristiger planen muss. Zum einen, weil eben so viele Sachen stattfinden, weil es so viele Workshops gibt und auch unheimlich viel Wolle, weil man viele bekannte Gesichter sieht. Ich hatte eben nicht die Gelegenheit, das langfristig zu planen und das war ein ganz kleiner Wermutstropfen. Zum einen hatte ich nicht gründlich genug geguckt mit den Verkehrsmitteln, wie komme ich da am günstigsten hin. Gut, das war jetzt mein Fehler, es war auch ein bisschen Faulheit, aber ich hatte auch nicht so wirklich Zeit, mich da jetzt drum zu kümmern, wie ich da am besten hinkomme und hatte mir überlegt, mit dem Bus, also vom Hauptbahnhof quasi, mit dem Bus dahin zu fahren. Das war ein kleiner Fehler, weil es ist natürlich so, dass wenn man in einer fremden Stadt ist, dass es da nicht so leicht ist zu gucken, wo ganz genau die Busse abfahren. Also ich habe es dann nach einer Stunde auch auf die Reihe gekriegt, aber ich glaube, das war eine Stunde, die hätte ich auch einfach besser verbringen können. Ich hätte einfach die U-Bahn nehmen sollen, weil die U-Bahn fährt eben immer am gleichen Ort ab. Ja, whatever. In Leipzig war es so, dass ich gemerkt habe, dass mir das Wollfest weniger so viel Spaß macht wegen der ganzen Wolle, die ich kaufen könnte, sondern was ich ganz besonders toll fand, war ein paar bekannte Gesichter zu treffen, beziehungsweise waren es keine bekannten Gesichter, aber Leute, mit denen man auf Ravelry schon öfter geschrieben hat. Und da haben wir ganz spontan so ein kleines Strickgrüppchen gebildet, so eine kleine einen kleinen Sitzkreis, wenn man so sagen möchte, und haben da zusammen gestrickt und ein bisschen geplaudert und ab und zu sind halt mal Leute losgezogen und haben sich so Wolle angeguckt und es war insgesamt eine sehr, sehr lässige Atmosphäre und da war Hamburg ein bisschen anders, weil sehr viel los war. Also ich bin mittags da angekommen und es war wirklich sehr voll und es war auch so voll, dass man vor den Wollständen oft aneinander gerempelt ist und sich auch unbeabsichtigt mal den Ellbogen in die Seite gehauen hat. Und ich freue mich für die Händler und für ihren Umsatz total, dass das so einen riesen Anklang findet. Aber für mich ist es so, wenn ich mir überlege, mir schöne Wolle zu kaufen für ein größeres Projekt, dann möchte ich da ein bisschen in Ruhe überlegen, weil das ja auch einfach ein bisschen mehr Geld ist, was man ausgibt. Und es ist ein bisschen doof, wenn man dann da steht und von hinten schon Leute drängeln und naja. Aber ich gönne ja jedem seinen Spaß und ich gönne auch den anderen Strickerinnen, sich die Wolle da anzugucken. Ich hatte das Glück, dass ich dann direkt, als ich wo vorbeigelaufen bin, angequatscht worden bin und mir zwei Leute zugerufen haben, ey Lena. Das eine war Jarina, die kannte mich schon aus Leipzig und das andere war eine war doch ein Mitglied aus der Gruppe Podcasting auf Deutsch auf Reverie. Und die haben mich dann direkt angequatscht und ich habe mich dann direkt zu ihrer Gruppe dazugesetzt und ein bisschen gestrickt und ein bisschen geratscht. Und ja, das hat mich so ein bisschen runterkommen lassen, erstmal von diesem kleinen Ärger, dass ich zu doof war, irgendwie das richtig den Weg dahin zu finden. Und zum anderen auch von diesem, ich prügel mich mit anderen Strickerinnen um Wolle, um das jetzt mal ganz übertrieben auszudrücken. Also ganz so schlimm war es auch nicht. Ja, und wir haben da ganz gemütlich ein bisschen gesessen, haben gestrickt und sind dann irgendwann nochmal aufgebrochen zu einem zweiten Rundgang. Da war es dann auch nachmittags, so um 5, da war es ein bisschen ruhiger. Und da konnte ich mir auch alles ein bisschen in Ruhe angucken. Aber es war trotzdem so, das Angebot war einfach so riesig, dass ich mich ganz schlecht entscheiden konnte. Es ist auch nicht so, dass ich nicht genug Wolle hätte. Also ich muss jetzt eh erstmal ganz viel verstricken, was ich schon habe. Ich habe trotzdem beim Mondschaf einen Strang Lace-Wolle mitgenommen für ein großes Tuch. Der hat eine Lauflänge von ungefähr so 800 Metern und hat ein total schönes Dunkelgrün. Und dann habe ich mir nochmal eben von der dänischen Firma Kanadiese Mohair-Wolle mitgenommen. Und das ist Wolle, die hätte ich so im Internet nicht bestellt. Also die Struktur, die hätte ich halt im Internet in der Art nie erahnen können. Das ist halt der Riesenvorteil von Wollläden und auch ein Riesenvorteil von so Wollmessen oder Wollfesten, dass man auch verschiedene Wollen gut vergleichen kann. Und das schätze ich auch total. Ich musste leider schon relativ früh zurück. Also ich musste um 6 Uhr auch zurück, um den Bus zu bekommen. Ich fand den Ausflug auch total schön, auch im Nachhinein. Habe das sehr genossen und auch überhaupt nicht bereut. Ich habe aber für mich auch nochmal die Anregung mitgenommen von Jarina, doch nochmal auch regional und lokal ein bisschen zu gucken, was so um mich herum noch stattfindet. Und da auch ja sowohl in Bezug auf Wollfesten als auch in Bezug auf andere kreative Textile-Workshops zu gucken, ob es nicht doch noch was gibt, was ich gern vielleicht mal ausprobieren möchte, weil ich das persönlich total schätze, wenn man dann real auch mal Leute kennenlernt und mit anderen, ich sag mal, Strickwütigen zusammensitzt und über Fasern und Wolle und so quatschen kann, weil ich das halt jetzt in meinem Alltag so eigentlich gar nicht habe. Und da sind so Wollfeste natürlich ein total schöner Kurzurlaub quasi vom Alltag, weil man mal mit was ganz anderem zu tun hat. Von daher fand ich das richtig, richtig schön. Und wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall definitiv mehr nach Gelegenheiten Ausschau halten, mich da irgendwie mit anderen auszutauschen. Das Kaufen und so selber, das finde ich zwar auch ganz nett, aber das ist mehr für mich mehr so ein Nebeneffekt. Und aber der Austausch, den fand ich echt schön. Ja. Ich glaube, damit möchte ich den Podcast für heute abschließen. Wie schon eingangs erwähnt, könnt ihr mir gerne Rückmeldungen entweder über www.fadentext.de unterlassen oder auch gerne auf Reverie. Mein Username da ist Lena Strickt. Ich bin aktiv in der Gruppe Podcasting auf Deutsch und habe da auch einen eigenen Thread. Ich selber wünsche euch noch, dass euer Strick-Mojo nicht verloren geht und euch schön erhalten bleibt und dass ihr jetzt im Herbst auch viele schöne neue Inspirationen bekommt. Bis dahin, zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss.